Wer einstens die Sklavenkarawane gelesen, nein, mit hochroten Ohren verschlungen hat, wird die Szene an der Nilpferd-Maijé sofort wiedererkennen. Ein Schnellkurs nebenbei in Arabisch. Der Autor, durch eingehende Studien der Landessprache kundig und in ihre drastischen Redewendungen vernarrt, hat sich die Würze seiner Dialoge nie verkniffen. Die Kritiker haben es ihm besonders später bei den Winnetou-Bänden angekreidet. Die eingestreuten Originalbrocken seien so störend wie ein indianischer Skalp als Anhängsel an einem europäischen Werktagsanzug. Die Jungen freilich nahmen es nicht zur Kenntnis. Im Gegenteil, ein Karl May ohne Fremdsprachliches hätte an unmittelbarer Bildhaftigkeit verloren, ja ein populäres Charakteristikum eingebüßt. Darüber hinaus gibt es inzwischen eine Reihe namhafter Orientalisten und Völkerkundler, die seinerzeit gerade durch Karl May auf den Geschmack ihrer Lebensaufgabe gekommen sind. Nicht von ungefähr spielt der Löwenanteil seiner Werke im Orient, wo das Märchen geboren wurde. Ein Schauplatz, der den deutschen Leser schon immer fasziniert hat. Dass ihn Karl May erst viele Jahre nach dem Erscheinen seiner längst berühmt gewordenen Reiseknüller betrat, blieb für den sensationellen Erfolg dieser Bücher völlig unerheblich. Es reichte noch 1899, dass er mit einem arabischen Diener nun tatsächlich durch die Wüste ritt, das Land des Mahdi endlich mit eigenen Augen erblickte, den Spuren seines blauroten Methusalem folgte, die Wege des Ölprinzen nachzog. Die Landschaft der Orangen und Datteln war für ihn ein vertrautes Bild, grandiose Bestätigung dessen, was er in hunderten von geografischen und ethnologischen Werken gefunden hatte. Er wollte als Volkserzieher, wie er sich sah, auf keinen Fall unglaubhaft sein. Dank einschlägiger Lektüre fühlte er sich im Morgenland genauso zu Hause wie in den nordamerikanischen Jagdgefilden eines Winnetou. Das Lokalkolorit stimmte. In der bizarren Theaterkulisse am Silbersee kannte er sich so gut aus wie im wilden Kurdistan und in den Schluchten des Balkan. Kara Benimsi wie Old Shatterhand und damit Karl May selbst irrten sich niemals. Ich habe erlebt, was ich erzähle. Ein verwegenes Wort. Man hörte es bei unzähligen Werbekampagnen und Presseinterviews, die May und das nicht nur in Deutschland arrangiert hatte. Dieser organisierten Illusion kam entgegen, dass nachgewiesene Ortschaften in den Karl-May-Bänden unter Decknamen erschienen und nicht wenige seiner wunderlichen Gestalten auch in Wirklichkeit existiert haben sollen. Der Krüger Bay etwa, jener Bierbrauersohn aus dem Brandenburgischen, der aus praktischen Gründen zum Islam übertrat und es bis zum Obersten der Leibgarde brachte. Sein schauderhaftes Deutsch klingt heute noch jedem engagierten Karl-May-Leser in den Ohren. Die verzwirbelten Typen, die schrulligen Männchen, die sich blitzschnell als brisante Gegner und häufig als ausgerissene Sachsen entpuppen, sie sind immer am trefflichsten gelungen. Mögen sie nun Tante Droll heißen oder Trapper Geierschnabel oder auch Sam Hawkins, wie der sauber skalpierte und anschließend zur Perücke verdammte Waldläufer, der gleich dem ebenso grotesk überzeichneten Westman Hobble Frank die traurige Story Winnetous besser verkauft. Ja, man mochte sie offen gestanden lieber als diesen selbst oder als die bis zum Gähnen edle ururalte Kurdenfürstin Mara Durine. Kaum eine Orientreise jedoch ohne Sir David Lindsay, den großnasigen, breitkarierten Briten, der chronisch auf der Suche nach Fowling Bulls und anderen lohnenden Altertümern in aller Gelassenheit die fürchterlichsten Sachen anrichtet. Es war dem veritablen Englishman nicht einmal im Traume eingefallen, sich auch nur etwas von den Gewohnheiten und von der Ausdrucksweise der Leute, mit denen wir zu verkehren hatten, anzueignen. Weil er Engländer war, glaubte er, in jeder Beziehung durchaus nur Englisch sein zu müssen und gab sich nicht die geringste Mühe, ein türkisches, arabisches, kurdisches oder persisches Wort im Gedächtnis zu behalten. Er hegte die unerschütterliche Überzeugung, sich selbst auf dem fernsten und unbekanntesten Erdenpunkte mit englischem Wesen und ausschließlich englischer Sprache leicht und mühelos bewegen zu können. Und war der Ansicht, dass auch das geringste Abweichen von dieser Gepflogenheit eine Beleidigung seiner Nation bedeutet.